50 Meter Entfernung berührte ich dich fast. Doch Alarm alarmierte und Feiger zeigt den Weg. Und Flucht ist nichts Neues, sei sicher. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Ich hätte da gestanden und nur geschaut, am Boden schweigen. Und wär nicht mehr aufgetaucht, weil ich ging auf der anderen Seite und verstummt, mich hinzuzusehen. Du warst zu klein in der Ferne und ich. Ich hatte nicht gern, ich hatte nicht gern, ich hatte nicht we'll be right back.